Ja, wir sind hier mit einem Aktivisten der offenen Werkstatt in Dresden und erzähl uns noch ein bisschen was über euer Projekt. Wir sind die Werkstattpiraten. Wir betreiben eine offene Werkstatt in Dresden, inzwischen am zweiten Standort, werden wohl bald wieder umziehen müssen. Dazu komme ich wahrscheinlich später nochmal. Wir haben ja ein ansehnliches Arsenal an Werkzeugen zusammengebracht und auch an Know-how inzwischen und an Leuten und an Kontakten im Bereich des Holzbaus, in der Metallverarbeitung oder auch ja, bei elektronischen Schaltungen. Ja, da gibt es eine Vielzahl von Nutzerinnen und Nutzern, die da ihre Projekte verwirklichen in diesen einzelnen Bereichen. Interessant ist sicherlich, also zum einen ist es einzigartig in Dresden, so ein Projekt. Insgesamt im deutschsprachigen Raum gibt es häufiger solche Werkstattprojekte und auch eine Vernetzung derselben im Verbund offener Werkstätten, in dem wir auch aktiv sind. Was bei uns, denke ich, ein bisschen auffälliger ist oder besonderer, dass wir einen sehr hohen Wert auch auf emanzipatorisch-politische Aspekte legen. Also, dass wir eben die Werkstatt als einen typisch männerdominierten Raum zum Beispiel ja, geschlechtsneutral öffnen, dass wir sehr auf Wissensweitergabe bestehen, dass wir versuchen, den Abstand zwischen Betreiberinnen und Betreibern und Nutzerinnen und Nutzern abzubauen und uns eben ja, möglichst hierarchiearm und unbürokratisch eben mit einem Plenum oder ähnlichen Vorgehensweisen organisieren. Genau, und auch versuchen, uns aus so einem Personenkreis am Leben zu erhalten und zu finanzieren und eben wenig zu so einem typischen, ja, gemeinnützigen Vereinsprojekt zu werden, obwohl wir damit auch immer einige Probleme haben. Wann hat euer Projekt begonnen? Wie hat es überhaupt begonnen? Und was war die Grundidee? Ja, es hat zum Beispiel nicht so begonnen, dass wir jetzt ein Kreis von Leuten waren, der sich entschieden hätte, genau so ein Projekt aufzubauen. Sondern es kam eigentlich dazu, dass ein Bekannter von Gründungsmitgliedern von uns, dessen Opa gestorben ist, der war Werkzeugmacher und hat eben einiges, zum Teil sehr altertümliches Werkzeug hinterlassen. Die Oma hat dann das Haus geerbt und wollte das eben verkaufen, hatte keine Verwendung mehr für dieses ganze Werkzeug. Da haben wir gedacht, das wäre doch jetzt schade, wenn das irgendwie in der Mulde landet. Und haben eben gedacht, dass es doch sehr schön wäre, das eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, weil wir eben auch gesehen haben, dass gerade für so handwerkliche Dinge und größere handwerkliche Projekte ja überhaupt eine technische Infrastruktur einfach fehlt in der Großstadt und auch, dass es dafür wenig Möglichkeiten gibt, weil halt jeder maximal so eine Kellerkabine bei sich im Mietshaus hat. Genau, und das haben wir dann auch umgesetzt. Was sind das für Leute, die zu eurer Werkstatt kommen und die nutzen? Was sind deren Motivationen oder was machen sie da? Das ist wirklich sehr heterogen. Also das geht von so ganz individuellen Motiven, wie sich jetzt einen Schreibtisch zu bauen, ein Regal zu bauen oder so. Was man jetzt mal nicht irgendwie, die meisten haben eher weniger Geld und da will man sich aber auch nicht unbedingt mit der Standard-IKEA-Katalog-Collection einrichten, so, sondern sich irgendwie selber in seine Umgebung einbringen. So. Also das sind viele, ja, dann auch Hausprojekte in Dresden, die immer viel zu bauen haben, so, die sich häufiger mal Maschinen leihen oder irgendwie Anleitung brauchen und wo man sich austauscht. Dann denk auch ein künstlerisch motivierter Personenkreis. Ja, es ist schwer, Atelierflächen zu kriegen. Atelierflächen sind auch sehr teuer geworden in Dresden. Und es ist ja eher typisch künstlerisch, dass man eigentlich sehr individualistisch oder sehr, sehr abgegrenzt, sag ich mal, lieber arbeitet. Aber es gibt eben auch einige, die das durchaus produktiv finden, eben in so einem Gemeinschaftsraum irgendwie sich Inspirationen zu holen und sich da zu verwirklichen. Wie wird das Projekt angenommen oder ist es ein reines Szeneprojekt oder ist es auch darüber hinausgehend irgendwie erstrahlend? Ja, ist die Frage, welche Szene du jetzt meinst. Also es ist leider noch mehr ein Szeneprojekt, also mehr als es sein könnte. Einfach weil wir, glaube ich, auch noch zu wenig Engagement jetzt in Werbung oder Bekanntmachung des Projekts gesetzt haben. Obwohl sich jetzt schon sehr stark rumgesprochen hat, dass es das gibt. Aber ja, die Szenen, die das nutzen, sind zum einen so eine Urban Bohème Kreativszene, würde ich sagen. Und zum anderen auch politisch-aktivistische Szenen. Ja, aber jetzt weniger engagierte, sag ich, oder vernetzte Leute, die so ein Projekt vielleicht nötig hätten oder denen es was geben könnte, einfach aus sozialen Belangen. Die nutzen es zum Teil auch, aber eher noch in einem geringeren Prozentsatz. Willst du was sagen zu Hürden, die du da siehst oder zu Gründen, warum vielleicht solche Leute so ein Angebot dann nicht in Anspruch nehmen oder nehmen können oder wollen? Na, ich denke, zum einen müssten die richtigen Kommunikationskanäle gefunden werden, um solche Leute auch zu erreichen. Und das sind zum Teil ja eben auch sehr, sehr andere Kommunikationskanäle, als die, die wir oder unsere Umgebung nutzt. Und außerdem ist die Hürde, glaube ich, immer bei solchen sehr selbstorganisierten Projekten, dass erstmal so eine Vorbelastung da sein muss, sich aus sich halt wirklich Kreativität und Motivation zu schöpfen und so weiter. Und das ist bei vielen, glaube ich, in der Gesellschaft, wie sie jetzt ist, noch nicht so gegeben, dass das wirklich eine ganz breite Masse erreichen würde. Was für uns aber auch sehr, sehr angenehm ist, auf eine Art, weil wir mit den Kapazitäten, die wir haben jetzt und der ehrenamtlichen Tätigkeit, auf der das basiert, jetzt nicht, ja, wirklich einen extrem großen Personenkreis eigentlich zufriedenstellend irgendwie helfen könnten. Euer Projekt ist ja trotzdem auch und insbesondere im letzten halben Jahr auch sehr prekär aufgestellt aufgrund von Repressionen oder Problemen sozusagen mit den Räumlichkeiten, soweit ich das verstanden habe. Könntest du was dazu sagen? Die Räumlichkeiten sind für uns ein ewiges Problem, seitdem das Projekt existiert eigentlich. Und es spitzt sich immer mehr zu. Das liegt zum einen daran, dass auf dem Geldmarkt kaum noch Erträge zu bringen sind und dadurch sehr viel Kapital in Immobilien fließt, was jetzt zu einer, ja, das scheint ja auch Wahlkampfthema zu werden, Mietsteigerungen und so weiter. Das schlägt sich in Dresden aber auch doppelt stark nieder, weil die Stadt eben sehr viel Potenzial bietet für schöner Wohnen. Und sich das beginnt sehr stark niederzuschlagen im Zusammenhang mit dem Verkauf des städtischen Wohnungsbestands und so weiter, gibt es eigentlich kaum noch eine Handhabe, um die Mietsteigerungen in irgendeiner Form aufzuhalten. Ja, komme ich zurück zu unserem Projekt. Im Speziellen, wir sind schon einmal umgezogen, weil wir für eigentlich unserem Empfinden nach eine zu hohe Miete eigentlich eine sehr schlechte Immobilie hatten, die im Winter nicht beheizbar war und so weiter und so fort. Muss ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Auf jeden Fall sind wir dann auf eine sehr schöne gemeinschaftlich genutztes große Industriebrache gezogen, die zum Teil Wagenplatz war, aber auch zu Hause für sehr viele Projekte, weil es darauf eben alte Immobilienbestände gab. Wir sind da im Grunde in ungenutzte Ruine eingezogen, haben die saniert für unsere Zwecke, weil wir das selbst leisten können und auch Kontakte haben zu Leuten, die das fachgerecht machen können. Und jetzt ist es aber so, dass die Stadt in dem Bereich ein Hafen-City-Projekt plant. Also das läuft in der Presse so unter dem Titel Hafen-City. Und es geht darum, dort, so ähnlich wie nach Hamburger Vorbild, so Lofts, teure Mietwohnungen entstehen zu lassen, eine Marina entstehen zu lassen. Und dadurch ist dieser Platz eben bedroht. Es gab einen Eigentümerwechsel und jetzt wird eben zum Ende dieses Monats, also Juni 2013, die Kündigung ausgesprochen. Dagegen hat sich ein relativ, also für Dresden relativ breit aufgestellter Protest entwickelt. Also es gibt jetzt erstmalig unter dem Namen IG Freiräume, Interessengemeinschaft Freiräume, eigentlich eine gemeinsame Lobby für unkommerzielle Freiraumprojekte in Dresden, die wirklich sehr spektrenübergreifend ist und so weiter und eigentlich darauf fußt, dass wirklich fast alle Projekte, die jetzt nicht groß ausfinanziert sind und das ist gerade in so einem sozialen oder kulturellen Bereich sind das kaum welche, sie merken, dass ihre Mieten erhöht werden oder Verträge gekündigt werden und so weiter und es dafür jetzt städtischerseits und auch in der Öffentlichkeit kaum Sensibilität gibt bis jetzt. Das ist auch sehr erfolgreich. Also es gab Aktionen, man findet jetzt in der Zeitung häufig Artikel über Mietsteigerungen oder eben auch über konkret bedrohte Projekte. Aber man kann skeptisch sein, ob das jetzt in unserem Fall noch, also eigentlich nicht skeptisch, eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass in unserem Fall das noch irgendwie da das Ruder rumgerissen werden kann. Anderes Thema ist, dass wir auf Hochwasserüberschwemmungsland siedeln und es dann natürlich umstritten ist, inwieweit dort eine Bebauung durchgeführt werden kann und eben diese Überschwemmungsflächen der Elbe entzogen werden und dadurch eben das Hochwasserrisiko für elbabgelegene Gemeinden steigt. Ja, also die berüchtigte Flut, die jetzt war, hat euch ja auch ziemlich getroffen. Wie war das? Was ist da abgelaufen? Genau, es hat ja jetzt innerhalb von 11 Jahren die zweite Jahrtausendflut gegeben. Wie gesagt, sind wir sehr nah am Wasser gebaut und im Endeffekt ist das Wasser brusthoch in unsere Werkstatträume gestiegen. Das hätte das Ende unseres Projektes sein können. So bedeutet es nur sehr viel Arbeit. Und es liegt vor allem daran, dass unserem Aufruf, und es kam ja sehr plötzlich, diese Warnung, dass der Pegel wirklich so weit steigen wird, unserem Aufruf unzählige, also mehrere Dutzend Leute eigentlich sofort gefolgt sind und geholfen haben, innerhalb eines Tages sämtliches Werkstattinventar eigentlich zu sichern und in neue Lagerräume zu bringen und so weiter. Und es ist immer noch ein Wunder, dass es geklappt hat. Bis jetzt dauern die Aufräumarbeiten an und ja, es gibt jetzt auch Verhandlungen bezüglich Fluthilfen für Vereine, aber da zeichnet sich jetzt noch nichts konkret ab. Ja, wir nennen das jetzt schon die verschiedenen Plagen, die über uns gekommen sind. Das Wasser, dann die Hitze und im Anschluss die Immobilienspekulanten. Das Letztere ist nicht überstanden, die Flut ist schon überstanden. Ja, und wir werden jetzt erstmal mit einem reduzierten Betrieb fortfahren, weil es eben unsicher ist. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, eine Alternativräumlichkeit zu finden, die finanzierbar wäre. Gibt es auch gerade viel zu viel Konkurrenz auf dem Immobilienmarkt. Die Mieten der Immobilien sind auf Gewerbeflächen, also es gibt eigentlich nur Gewerbeflächen in dem Bereich und die sind darauf ausgelegt, dass man eben Gewinn pro Quadratmeter erzielt und sind für uns komplett unrealistisch zurzeit. Wir versuchen da wirklich, uns an jeden Strohhalm zu klammern, irgendwie was zu ändern. Wir versuchen, einen gewissen politischen Druck aufrechtzuerhalten. Aber es ist bis jetzt noch unklar. Auf jeden Fall werden wir, solange es da nicht zu irgendwelchen Verhandlungen und zu einer Sensibilisierung für diese Problematik gekommen sein wird, werden wir dieses Gelände nicht räumen und zumindest mit einer Minimalwerkstatt jetzt auch eben unser Angebot weiter zur Verfügung stellen. Den Menschen, die es nutzen, auch über diesen Kündigungstermin hinaus. Und man wird sehen, wie das Ganze dann enden mag. Meint, du warst ja schon beim Thema der Plagen, die über euch hereingebrochen sind. Wir hatten den Eindruck, dass auch diese Flutplage eigentlich noch andere Plagen mit sich gebracht hat. Kannst du was dazu sagen? Ja, die Flut ist ein etwas strittiges Thema. Ich habe schon beschrieben, wie gut eigentlich so eine selbstorganisierte Hilfe auf unserer Seite funktioniert hat irgendwie. Ich glaube, keine offiziellen Stellen sind zur Hilfe gekommen für diesen Platz. Und es hat trotzdem funktioniert über Mailinglisten, über Facebook und so weiter, eben auch aus dem Stadtteil ganz viele Leute zur Hilfe zu holen. Und weite Teile der gesamten Fluthilfe haben sich auch so organisiert, eben zivilgesellschaftlich. Also es kam wirklich erst sehr, sehr spät, zumindest meinem Empfinden nach, dass die staatlichen Stellen, also Feuerwehr, THW und so weiter, das Ruder mehr in die Hand genommen haben. Das Ganze hat auch Schattenseiten auf jeden Fall, weil so eine Flut und so ein Ereignis, also ich nenne es eher Naturkatastrophchen, ist natürlich bitter für die, die es direkt betroffen hat, aber im Endeffekt ist es keine große Katastrophe gewesen. Es hat keine Stromausfälle gegeben oder irgendwas in dem Bereich. Aber es ist eben ein Anlass für alle möglichen Organisationen, Politiker, Vereine, politischen Parteien und so weiter, sich da auf dem Rücken dieser Sache zu profilieren. Und eben auch daraus so einen nationalistischen Mythos eigentlich zu konstruieren, eben so der Volksgemeinschaft, die zusammensteht, um jetzt diese Wassermassen was entgegenzusetzen, wo auf einmal die Ungleichheiten, die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten im Kapitalismus verschwinden und man einfach zusammen am Ufer steht und Sandsäcke schleppt. Aber im Endeffekt von der Stimmung her war das nichts anderes als ein Festival, ja. Und es ist ja genau dieses Festival-Ding irgendwie. Ich meine, hinterher wird auch gut gesoffen wie auf dem Festival und dann dann vergisst man mal 3 Tage im Jahr die Misere, in der man selbst steckt, die Ungleichheit und so weiter. Und jeder darf mal einen Sandsack anpacken. Aber im Endeffekt bringt das nichts. Und wie weit es mit der Volksgemeinschaft dann auch wieder ist, sieht man in einzelnen Gemeinden, wie zum Beispiel in Pirna, wo dann doch über Nacht auf einmal die Sandsäcke von den ausländischen Geschäften verschwinden. Solche unschönen Dinge. Okay, vielen Dank und wir wünschen eurem Werkstattprojekt natürlich alles Gute und viel Kraft. Ja, vielen Dank, das wünsche ich eurer Radioinitiative natürlich auch.